Hebräer Kapitel 6. Darum wollen wir die Lehre vom Anfang christliches Lebens jetzt lassen und zur Vollkommenheit fahren, nicht abermal grundlegend von Buße der toten Werke, vom Glauben an Gott, von der Taufe, von der Lehre, vom Händeauflegen, von der toten Auferstehung und vom ewigen Gerichte. Und das wollen wir tun, so es Gott anders zulässet. Denn es ist unmöglich, dass die, so einmal erleuchtet sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig worden sind des Heiligen Geistes und geschmecket haben das gütige Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, wo sie abfallen und wiederum sich selbst den Sohn Gottes kreuzigen und für Spott halten, dass sie sollten wiederum erneuert werden zur Buße. Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft über sie kommt und bequem Kraut träget denen, die sie bauen, empfänget Segen von Gott. Welcher aber Dornen und Disteln träget, die ist untüchtig und dem Fluch nahe, welchem man zuletzt verbrennet. Wir versehen uns aber, ihr Liebsten, Besseres zu euch, und dass die Seligkeit näher sei, ob wir wohl also reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse eures Werks und Arbeit der Liebe, die ihr beweiset habt an seinem Namen, da ihr den Heiligen dientet und noch dienet. Wir begehren aber, dass euer jeglicher denselben Fleiß beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Dass ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch den Glauben und Geduld ererben die Verheißungen. Denn als Gott Abraham verhieß, da er bei keinem Größeren zu schwören hatte, schwur er bei sich selbst und sprach: Wahrlich, ich will dich segnen und vermehren. Und also trug er Geduld und erlangte die Verheißung. Die Menschen schwören wohl bei einem Größeren, denn sie sind. Und der Eid macht ein Ende alles Haders, dabei es fest bleibt unter ihnen. Aber Gott, da er wollte den Erben der Verheißung überschwänglich beweisen, dass sein Rat nicht wankete, hat er einen Eid dazu getan. Auf dass wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lüge, einen starken Trost haben, die wir Zuflucht haben und halten an der angebotenen Hoffnung, welche wir haben als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineingeht in das Inwendige des Vorhangs. Dahin der Vorläufer für uns eingegangen, Jesus, ein hoher Priester worden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.